Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für die Piratenfraktion erteile ich Herrn Kollegen Düngel das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer auf der Tribüne und an den gebührenpflichtigen neuartigen Rundfunkgeräten. Ja, wir ziehen das noch ein bisschen durch, Sie werden sich dran gewöhnen. Diejenigen unter Ihnen, die Kinder haben, kennen das. Ich bin zurzeit zu Hause mit meiner Tochter Emma in Taschengeldverhandlungen. Das ist nicht schlimm, ich erzähle sie Ihnen trotzdem. Ich habe meiner Tochter jetzt mal vorgeschlagen, wir reden mal nächstes Jahr darüber, was sie denn dieses Jahr noch so an Taschengeld bekommen wird. Sie werden sich wundern, meine Tochter war nicht allzu sehr begeistert davon. Was hat das hier mit der Haushaltsdebatte zu tun? Wir haben das heute schon einige Male gehört und ich will das auch, und das verspreche ich, nicht weiter großartig strapazieren. Wir wissen, dass wir über einen Haushalt reden, der nahezu aufgebraucht ist. Ich hoffe, dass wir mit der Tradition dann irgendwann brechen können. Für 2013 werden wir es ja auch nicht mehr hinkriegen, der wird auch nicht rechtzeitig beraten und verabschiedet werden können, auch das wissen wir. Aber vielleicht schaffen wir das ja so in Richtung 2014. Liebe Landesregierung, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das irgendwie gemeinsam hin. Schauen wir uns den vorliegenden Entwurf in ein paar Punkten ein bisschen genauer an. Gucken wir auf den Kinder- und Jugendförderplan. Frau Asch hatte gerade schon erwähnt, Rot-Grün hat da ein bisschen draufgelegt, das ist absolut richtig. Keine Frage. Aber ausgegeben wurde in der Tat dann tatsächlich nicht alles. 2011 zum Beispiel von den veranschlagten 100 Millionen Euro sind 13 Millionen dann am Ende nicht ihrem Zweck zugeführt worden. Auch in diesem Jahr bis jetzt sind nach unseren Informationen so offensichtlich gut rund 90-95% bisher ausgegeben worden. Sind wir auf einem guten Weg, das ist schon mal wieder ein bisschen mehr, aber so richtig ist das Ganze noch nicht. Ich habe zwei kleine Anfragen dazu gestellt. Die Beantwortungsfrist läuft mit dem heutigen Tage ab. Bis jetzt habe ich noch nichts bekommen, Frau Schäfer, vielleicht kommt dann da noch was in den nächsten Tagen. Wie auch immer, wir brauchen wohl keine Expertenanhörung durchzuführen, um festzustellen, dass dieses Geld vor Ort dann tatsächlich auch dringend gebraucht wird. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Ich habe eben über Taschengeldverhandlungen gesprochen. Ob meine Tochter begeistert sein wird, wenn ich ihr sage, nee, du bekommst jetzt mal 15 Euro, aber tatsächlich zahle ich ihr vielleicht nur 12, da hat sie nichts von. Da fehlen dann am Ende einfach 3 Euro, die sie vielleicht ganz gerne hätte. In Ihrer kleinen Regierungserklärung im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sprachen Sie, Frau Ministerin Schäfer, von Anpassungen im vorzulegenden Kinder- und Jugendförderplan für diese Legislaturperiode. Ich hoffe, dass Sie damit nicht meinten, die Beträge da gegebenenfalls zu kürzen, sondern tatsächlich sinnvoll anzupassen. Kein Kind zurücklassen, auch das lesen wir ja ganz häufig im Koalitionsvertrag. Mit Minderausgaben werden wir das Ziel natürlich nicht erreichen. Vor Ort werden Jugendzentren geschlossen. Allen Ortes fehlt Geld in der Jugendsozialarbeit. Viele Jugendliche sind bereits zurückgelassen worden. Beim U3-Ausbau, da haben wir uns jetzt gerade schon ein bisschen drüber unterhalten, ist noch eine ganze Menge nachzuholen. Selbstverständlich begrüßen wir als Piratenfraktion den gestern eingereichten Antrag. Wir haben ja auch den entsprechenden Gesetzesentwurf dann gestern auch schon dem Gesetzesentwurf entsprechend zugestimmt. Wir Piraten sind die Fraktion, die sinnvollen Anträgen dann am Ende tatsächlich zustimmt. Ob das gesteckte Ziel damit erreicht wird, ist fraglich. Wir müssen aufpassen, Frau Ministerin Schäfer, dass bei dem Ausbau der Krippenplätze natürlich die Qualität unterm Strich nicht leidet. Sie selber betonen das immer wieder, ich habe meine Zweifel, aber wir werden das ganz sicher genau beobachten. Für uns Piraten hat frühkindliche Bildung einen hohen Stellenwert. Sie investieren rund 142 Millionen Euro für die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr. Da sind wir auf dem gemeinsamen richtigen Weg. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist die komplette Beitragsfreiheit, auch früh im Bereich der frühkindlichen Bildung. Da werden wir sicher in den nächsten Monaten noch weiter debattieren. Und ich hoffe da, dass ich Ihr Angebot der ausgestreckten Hand, was Sie selber schon betont haben und auch die Ministerpräsidentin betont hat, dass diese Redewendung dann auch tatsächlich mit Leben gefüllt wird. Apropos ausgestreckte Hand, keine Sorge, meine Tochter Emma, die wird sich auf ihre Eltern verlassen können. Die wird ihre 15 Euro bekommen. Ich fordere auch Sie als Landesregierung, Sie als Ministerin, Frau Schäfer, auf, verlässlicher Partner für die Menschen in unserem Land zu sein. Reichen Sie Ihre Entwürfe, zum Beispiel den Haushaltsentwurf, künftig zeitnah ein. Und vor allen Dingen greifen Sie sinnvolle Anregungen parteiübergreifend dann tatsächlich auf und lassen Sie uns diese gemeinsam umsetzen. Das funktioniert und tut am Ende dann auch nicht weh. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Düngel. Für die Landesregierung hat jetzt das Wort Frau Ministerin Schäfer. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.